Los, los! Alle an Bord! Ja! Kommt an Bord, ihr kleinen Seeräuberlein! Tut, was ihr wollt, denn Piraten sind frei! Ihr seid Piraten! Ja, auf Fede, die drei! Riesige Spaß macht die Seeräuberei! Tut, was ihr wollt, denn Piraten sind frei! Ihr seid Piraten! Und du ein Pirapagei! Ja! Wir haben den Plan! Den Plan! Er wird uns zu der Truhe führen! Los, wo sie auch steckt! Sie steckt! Bestimmt sind wir bald da! Wir graben sie aus. Sie aus! Ich kann schon fast die Beute spüren! Wir öffnen das Schloss und rufen nach Hurra! Das Abenteuer reizt uns sehr, so fahren wir übers Meer, das Meer. Und rennen übers Deck. Ja! Rau ist unsere Art. Sehr rau. Und gehen wir irgendwo vor Anker, bleiben wir nicht lang. Oh nein. Und weiter geht die Fahrt. Ha ha ha ha!